Ich sehe Fremde auf den Straßen. Es sticht im Herzen, es brennt die Wut. Fühle mich belogen und verlassen. Längst erloschen manche Glut. Warte, Germane, es ist doch unser Vaterland. Warte, Germane, sei bereit zum Widerstand. Ich höre Worte, verschaute Phrasen. Alles blinde Theorien. Was sie versprachen, sich schnell vergaßen. Dreh mich im Kreis und möchte fliehen. Warte, Germane. Es ist doch unser Vaterland. Warte, Germane, sei bereit zum Widerstand. Ich sehe Deutsche stolz marschieren. Verfolgt von einem grünen Herr. So lässt sich eigene Schuld abschieben. Ich bin verzweifelt, ich kann nicht mehr. Warte, Germane, es ist doch unser Vaterland. Warte, Germane, sei bereit zum Widerstand. Ich höre Stimmen, die verstummen. Treue Kameraden, die in Haft. Doch wenn wir nichts beginnen, haben sie uns alle bald geschafft. Warte, Germane, es ist doch unser Vaterland. Warte, Germane, sei bereit zum Widerstand. Lasst uns auf die Straße gehen. Gemeinsam fordern unser Recht. Dieses Pakt soll es nun sehen. Dass wir niemals Knechte werden. Warte, Germane, es ist doch unser Vaterland. Warte, Germane, sei bereit zum Widerstand. Und auch die Treuen, die zu früh gingen, warum muss es dir schon sterben? Tragen wir in unserem Herzen. Wir werden dich nicht vergessen. Wir wollen beenden, was sie anfingen. Und die Trauer treibt uns vorwärts, jeden Tag weiter vorwärts. Warte, Germane, es ist doch unser Vaterland. Warte, Germane, sei bereit zum Widerstand. Sei bereit zum Widerstand.